Descolas bringt das Beispiel der Atuar, einer im Grenzgebiet von Ecuador und Peru lebenden Gruppe von Jíbaro sprechender Indigener. Für diese besitzen die meisten Pflanzen und Tiere eine Seele, Wakan, weshalb auch sie als Personen gelten, die im Dialog mit ihresgleichen, aber auch mit anderen Arten stehen. Diese außersprachliche Kommunikation verdankt sich der dem Wakan zuerkannten Fähigkeit, ohne akustische Vermittlung Gedanken und Wünsche zur Seele eines Adressaten zu befördern und damit, zuweilen ohne dessen Wissen, seinen Geisteszustand und sein Verhalten zu verändern. Auch die Atuar treffen Unterscheidungen zwischen verschiedenen Gruppen von Wesen, aber nicht nach der Kategorie menschlich oder nichtmenschlich, sondern nach den Möglichkeiten des Informationsaustausches. Oft läuft die Kommunikation verzögert ab oder ist nur auf verschlungenen Wegen möglich. Das gilt auch für das Gespräch mit den Geistern. Die hören zwar allem zu, was zu ihnen gesprochen wird, aber da sie, so Descolas, gewöhnlich in ihrer ursprünglichen Gestalt unsichtbar sind, lassen sie sich in aller ihrer Fülle nur in Träumen und durch halluzinogene hervorgerufenen Trancezuständen erfassen. Weil kein grundlegender Unterschied zwischen Menschen und Nichtmenschen besteht, gilt für alle das Gebot der Reziprozität. Auch die Beziehungen zu den nichtmenschlichen Wesen müssen im Lot sein. Jeder Verstoß dagegen zieht negative Konsequenzen nach sich. Das Leben in einem solch überkomplexen sozialen Netz erlegt allen Wesen ethische Verantwortung auf, das Gleichgewicht dieses fragilen Systems nicht zu stören. Der New Animism liefert also überzeugende Hinweise, dass die Wahrnehmung der Welt als ein vielgestaltig beseelter Kosmos, in dem verschiedenste Akteure wirken, mit denen wir mal besser, mal schlechter kommunizieren können, etwas ist, das unserer evolutionär geformten Natur bestens entspricht. Im Laufe der kulturellen Evolution hat sich daraus eine unvorstellbare Vielzahl der Weltsichten entwickelt, darunter auch die des Westens, die den Status Person allein noch dem Homo sapiens zubilligt. Auch wenn sich das langsam ändert, wie die Diskussionen um Tierrechte und die Ausdehnung von Menschenrechten auf Menschenaffen zeigen. Animistisch orientiertes Leben ist ganz anders. Während sich das westliche Leben um materielles, funktionelles und abstraktes organisiert, so formuliert es die Ethnologin Nurit Bird David, dreht sich indigenes Dasein um die Existenz von Personen, also Menschen und anderer Wesen. Während Descartes mit seinem Ich denke, also bin ich, das Ich zum Zentrum des Weltempfindens machte und es zugleich isolierte und alles andere zur bloßen Materie herabwürdigte, definiert sich das indigene Ich über seine Relation zu anderen. Die Beziehungen untereinander sind entscheidend. Es herrscht ein Primat des Sozialen.